Bitte schön. Ja, hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag, sind Sie der Herr Doktor? Ja, ich bin Doktor. Ich heiße Ibrahim Usta und ich bin heute zuständiger Arzt für Sie. Und ich möchte mit Ihnen einen Aufnahmegespräch durchführen. Aber bevor wir über aktuellen Beschwerden sprechen, muss ich ganz schnell allgemeine Fragen stellen. Danach kommen wir jetzt zu Ihren aktuellen Beschwerden. Sind Sie damit Herr einverstanden? Doktor, ich bekomme ganz schlecht Luft seit gestern. Ich habe so einen Druck auf der Brust, also es fällt mir schwer, mit Ihnen zu sprechen. Ich weiß nicht, ob wir erstmal reden sollen oder ob Sie mich zuerst untersuchen wollen. Ja, ich verstehe Sie ganz genau. Seit wann haben Sie diese Brustschmerzen? Gestern Abend. Seit gestern Abend. Ja, Und gab es in Ihrer Vorgeschichte ähnliche Beschwerden oder zum ersten ich Mal? habe vor 10 Jahren ungefähr einen Herzinfarkt gehabt. Damals habe ich einen Herzkatheter bekommen. Und seitdem ging es mir eigentlich ganz gut. Ich war auch jetzt vor 2 Monaten beim Kardiologen zur Kontrolle. Es war alles in Ordnung, aber irgendwie ist mir seit gestern Abend nicht gut. Deswegen bin ich heute da. Bekommen Sie schwer Luft? Ja, es fällt mir schwer. Insbesondere, wenn ich ein paar Schritte laufe. Sie sehen, mein Gesicht ist auch ganz blass. Ich schwitze auch, es ist so kaltschweißig. Ja, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Klaus Laut. Burgmeister. Gutmeister. Burg, BURG. Meister. Burgmeister. Ja. Und wie alt sind Sie, Ich bin Herr Burgmeister? 82 Jahre alt. 82 80. 80 Jahre alt. Okay, und wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 23. April 1941. 41, Ja. ja. Und wie groß sind Sie, Herr Burgmeister? Ich bin circa 1,72 Meter. 72. Und wie schwer sind Sie? Mein Gewicht sind ungefähr 75 Kilo. 75 Kilo. Sehr gut. Und Herr Burgmeister, ich muss das Anamnesegespräch unterbrechen jetzt. Und danach schreibe ich ein EKG Oh ja, bitte. und ich möchte die Vitalparameter Ja, überprüfen. bitte. Und ja, okay. Und danach kommen wir jetzt diese Gespräche weiterführen. Okay. Okay? Okay. Also, wir haben eine Sauerstoffsättigung von 93. 93%. Im EKG haben wir einen Sinusrhythmus, Sinusrhythmus. Puls 70, 70. Blutdruck 100 zu 60, 60. keine akute Infarktzeichen, also keine ST-Hebung und keine Senkung. Okay. Und Troponin T-Test ist negativ. Ja. Okay. Okay. Und Herr Burgmeister, haben Sie dagegen irgendwelche Medikamente eingenommen? Speziell jetzt nicht. Ich nehme meine regelmäßigen Medikamente wie immer ein. Ich bin Und extra heute zu Ihnen gekommen, weil es mir nicht so gut geht. welche Medikamente nehmen Sie ein normalerweise? Ich habe Aspirin 100. Ja. Ich Eine habe morgens. mittags nehme ich eine. Mittags, okay. Dann habe ich Ramipril 5 Milligramm, eine morgens. Ja. Ich nehme Amlodipin 5 Milligramm morgens und abends. Ja. Ich nehme nein, nicht Eplerenon. Ich glaube, das sind 10 Milligramm eine. 10 Milligramm morgens. Morgens, ja. Okay. Und dann nehme ich etwas Und Cholesterin senken. Cholesterin. Atorvastatin 40 Milligramm. 40 Milligramm. Also Okay. habe ich noch eins, ein Beta-Blocker. Das nennt sich Metoprolol 47,5. Ja. Eine morgens, eine abends. Morgen, Abend. Nehmen Sie Clopidogrel oder Nein. Ticagrelor ein? Ja, okay. Sehr gut. Und das war alles, ne? Die Medikamente, ja. Ja, die Medikamente, okay. Okay, und gibt es andere Beschwerden, die Hautbeschwerden begleiten? Haben Sie Ungewöhnliches bemerkt, außer Brustschmerzen? Ja, ich merke, dass auch hier meine linke Schulter und mein linker Arm, da habe ich auch jetzt Schmerzen seit gestern. Ja. Und wie gesagt, ich habe immer wieder so ein bisschen Kaltschweißigkeit. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, sehe ich sehr blass aus. Also es geht mir eigentlich nicht so gut. Ich fühle mich nicht gut. Und wie stark die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Und wobei 1 sehr leicht und 10 sehr außerordentlich stark Schmerzen entspricht. Das ist sehr unterschiedlich, mal mehr, mal weniger, aber das Stärkste war, würde ich sagen, so bei 4, 5. Und wenn Sie Brustschmerzen bekommen, wie stark sind die Schmerzen? Wer hat hier gesagt? Also manchmal sehr stark, manchmal nur sehr leicht. Ja, okay. Und starren Schmerzen nur in linke Arm? Im Moment ja. Okay. Und haben sich die Schmerzen immer verschlechtert seit gestern? Nicht unbedingt. Es ist mal stärker, mal weniger stark, aber schlimmer ist es jetzt nicht geworden, aber es ist halt noch anhaltend. Okay. Ist Ihnen übel oder haben Sie erbrochen, Herr Burgmeister? Erbrochen habe ich nicht, Durchfall habe ich auch nicht, aber so eine leichte Übelkeit spüre ich schon, ja. Übelkeit. Okay. Und haben Sie das Fieber gemessen? Fieber habe ich nicht, nein. Ja. Okay. Und haben Sie haben gesagt, dass Sie kalten Schweiß bekommen. Und Ja. seit gestern, ne? Ja, seit gestern. Kalten. Okay. Und haben Sie bemerkt, dass Sie in Ihren Beinen Ödem oder Wasser Einlagerung bemerkt? Ach so, nein, das habe ich jetzt nicht. Nein. Ödeme Okay. an meinen Beinen habe ich bisher nicht. Okay. Und haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen und Nein, nein. ungewollt? Alles gut. Ist alles gleich geblieben. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Der ist normal. Der war bisher ganz in Ordnung. Da gibt es kein Problem. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Und mit dem Stuhlgang? Nee, ist auch alles in Ordnung. Ja, okay. Und die letzte Frage. Und haben Sie Probleme ein- oder durchzuschlafen, Herr Burgmeister? Doktor, boah, jetzt wird es mal wieder übel. Ich glaube, ich werde jetzt bewusstlos. Und Ich Boşuna hol dinliyoruz. Oksijen verelim hocam, oksijen. ja okay und Legen und Frau Krankenschwester und würden Sie bitte Sauerstoffgabe geben? hinlegen, Schockposition, ihre Beine Hochlagerung. und Zugang, Venöse. diese Schock deswegen und Zarekot Ja, und Monitor wir alarmieren fertig. gelblich Code und wir müssen Sauerstoffgabe geben. Ah, hallo, Herr Doktor. Ja, hallo. Was ist passiert? Ja, Sie werden Bekomme ohnmächtig. ganz schlecht Luft, Herr Doktor. Ach gut. Ich habe so einen Druck auf der Brust im Moment. Ja, und wir haben Ihnen ein Sauerstoff gegeben. Okay. Sie sind ohnmächtig geworden. Aber machen Sie keine Sorge bitte. Und wir würden alle Maßnahmen eingegriffen. Okay. Okay, jetzt geht es mir wieder etwas besser. Ja, okay. Gott sei Dank. Infusion? Ist das hier Würden, eine Infusion? Was ist das? Ist das hier eine Infusion? ja, Okay. das ist eine Flüssigkeit. Okay. Eine Flüssigkeit zuvor. Würden wir das Anamnesegespräch durchführen? Wir Weiterführen? haben doch jetzt ein EKG geschrieben, oder? Ja. Was sieht man im EKG? Eine Hebung in 2-3 AVF. Ja, okay. Wir müssen jetzt ein Kardiologie Konsul be beantragen. Das ist ein Notfall. Okay, warum? Und Was habe ich denn, Herr Doktor? Sie haben ein Myokardinfarkt bekommen. Oh, Her doch. Herzschlag, ja. Das ist ein Notfall. Wir müssen sofort eine Angiografie Was ist das? Eine durchführen. Angiografie? Angiografie ist Nein, um ein MI. Herzkatheter. Ja, Ach so, ja, das habe ich schon Herzkatheter. mal gehabt. Okay, das kenne ich, ja. Ja, wir müssen sofort wieder Okay. durchführen, Okay, ja, ich Herzkatheter. bin damit einverstanden, ja. Okay. Wir müssen sofort 300 Milligramm Aspirin 600 Clopidogrel geben Enoxaparin 0,8 geben. Sie sind der Herr Okay? Doktor, wenn Sie das für richtig halten, würde ich gerne. Ja. Ja, okay. Okay, jetzt geht es mir wieder ein bisschen etwas besser. Oh, die Luft wird auch besser. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Und jetzt würden wir Anamnesegespräch weiterführen. Im Moment, bis der Herzkatheter kommt, können wir gerne weitermachen. Normalerweise muss der Patient jetzt eigentlich zum Kardiologen direkt ins Herzkatheter, ne? Akuter Ja. Infarkt. bei Ihnen auf die Trage unter Arztkontrolle direkt den Ja. Herzkatheter. Okay, wir machen jetzt die Anamnese weiter, damit Sie Ihr Gespräch fortführen können. Okay. Okay. Und Herr Burgmeister, nun würde ich Sie mit Ihnen über Ihre Vorgeschichte Bitte schön, ja. sprechen. Okay. Und leiden Sie an chronischen oder wichtigen Ja, ich Erkrankungen? habe seit über 20 Jahren eine Spinalkanalstenose und deswegen habe ich immer starke Schmerzen in beiden Beinen, Ja. weswegen immer wieder Schmerzmedikamente nehmen muss. Welche Medikamente wissen Sie? Ja, das ist Ibuprofen oder Novalgien, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind. Okay, Ibuprofen, kennen Sie da die Dosierung? Das sind meistens 600 Milligramm. 600 Milligramm meistens. Okay, und andere Erkrankungen haben Sie? Also ich habe einen hohen Blutdruck, auch schon Ja. seit über 30 Jahren. 30 Jahre. Und habe Probleme auch mit meinen beiden Knien, ne? Da habe ich Arthrose. Ja, beiden Knien und Arthrose. Der Orthopäde sagt, die müssen operiert werden, aber ich will keine Operation. Okay. Und ich möchte jetzt nach Ihrer Familienvorgeschichte fragen. Ja, Okay? bitte. Und leiden Ihr Vater oder Ihre Mutter an chronischen Erkrankungen? Oder leben der Eltern noch? Nein, nein, die Nein. sind beide schon verstorben, also Beide schon. sind. Und woran und wann sind Sie verstorben? Na gut, das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ne? Ja, sehr. Mein Vater hatte Prostatakrebs, aber ist auch an einem Herzinfarkt verstorben. Ja. Und meine Mutter hatte dann einen Schlaganfall. Beide vor 20 Jahren? Ungefähr, ja. Ungefähr. Und woran ist Ihre Mutter verstorben? Er hatte einen Schlaganfall. Schlaganfall. Okay, Schlaganfall. Und haben Sie Geschwister, Herr Burgmeister? Ja, ich habe eine Schwester. Und ist sie gesund? Sie ist circa 70 Jahre alt, aber sie hat auch einige Erkrankungen, aber das hat sie soweit gut im Griff. Okay, sehr gut. Und haben Sie irgendwelche Allergien? Wissen Sie? Ich habe einige Pollenallergien, aber sonst nicht. Pollenallergie. Und was noch? Sonst nichts. Ja, okay. Und rauchen Sie, Herr Buchmeister? Nein. Okay, trinken Sie Alkohol? Sehr, sehr. Sehr selten, sehr gut. Okay. Und okay, und was machen Sie beruflich? Rentner, oder? Ich bin natürlich Rentner, ja. Ich habe ja Rentner. Und haben Sie Kinder? Schreiner gearbeitet. Schreiner. Ich Sehr habe gut. zwei. Zwei Kinder und sind Sie gesund? Die sind glücklicherweise gesund, ja. Gott sei Dank. Und wohnen Sie allein oder? Leider mit meiner Frau zusammen. Ah. Okay, ich habe meine alle wichtigen Fragen ge gestellt und ich wünsche Ihnen gute Besserung Dankeschön. im Aufnahme. Und So, jetzt geht's in Richtung Katheter. Okay. ja. Gut. Haben Gibt's noch? Kolleginnen andere Fragen? Was ist ein Code gelb? Abi Türkiye'de vardı. Burada hangi kod olduğunu bilmiyorum da biz şey yanlış söyledim ben arkadaşı da şey Hmm. anestezi, kardiyoloji hepsi beraber gelir acilde o kod verildiğinde. Ben onu burada tabii ne tam karşılığı nedir bilmiyorum. Böyle kod mod. Ben Okay. muss mal Herzdruck Massage gleich Ja, ausüben. okay. Danke. Okay, dann machen wir Arzt-Arzt-Gespräch. Ja, hören wir. Und hallo, Kollegin. Ja, ich bin der Oberarzt. Guten Ja, Tag. Herr Oberarzt, ich heiße İbrahim Usta und ich möchte einen Patienten vorstellen und darf ich? Natürlich, bitteschön, ja. Ja, und es geht um Klaus Burgmeister und der 82 Jahre alt ist und ist 22. April 1941 geboren und ist 1,72 Meter groß, 75 Kilogramm schwer. Und Klaus Burgmeister hat sich bei uns seit gestern bestehender retrosternaler Brustschmerzen vorgestellt. Und Dispne. Aber erstmal Dispne. Seit gestern. seit gestern bestehende retrosternale und heftige Brustschmerzen und Dyspnoe vorgestellt. Darf ich kurz fragen, müsst ihr das von den Symptomen her beschreiben oder kannst du jetzt sagen, Herr Burgmeister, 82 Jahre alt, stellte sich mit einem akuten Koronarsyndrom bei uns vor und kam während der Untersuchung in einen kardiogenen Schock. Kann man das so kurz machen oder müsst ihr das so ausführlich mit den Symptomen machen, jetzt bei der Prüfung? Ich denke, Ihre Empfehlung ist besser, am besten ist. Aber diese Notfallsituation sehr selten in Prüfung. Manchmal sagen wir auch Angina pectoris, ja, hat sich stellt sich vor. Jetzt eine instabile Angina pectoris, genau. Aber der Patient hat gesagt, erstmal nur Luftnot. Ja, wir haben, ich denke, wir haben gesagt, hat sich bei uns wegen seit gestern Bestehende. bestehender Dyspnoe und Angina pectoris oder Engegefühl Vorgestellt. in der Brust vorgestellt. Das heißt, die Diagnose kommt dann ganz am Schluss. Ich denke diese. Okay, also Symptome und die Diagnose macht man am Schluss. Okay, Okay. dann machen wir. Und ferne klagte er über Übelkeit und kalten Schweiß. Und die Fragen nach Durchfall, Fieber, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit wurden bei den Patienten verneint. Und die Brustschmerzen strahlen in linke Arm und in den Rücken aus. Und die Schmerzintensität ist 4 bis 5 auf einer Schmerzskala bei Ruhe und bei Belastung viel stärker. Und der Patient nimmt ein Aspirin 100 Milligramm mittags einmal pro Tag und Ramipril 5 Milligramm morgens und Amlodipin 5 Milligramm morgens und abends zweimal pro Tag und Eplerenon 10 Milligramm eine morgens und Atorvastatin 40 Milligramm eine morgens und Metoprolol 47,5 Milligramm morgens, abends und ja, okay, und in der Familienanamnese finden sich nein, in seiner Vorgeschichte gab es eine Spinalkanalstenose. Spinalkanalstenose seit 20 Jahren und die in beiden Beinen ausstrahlen und eine arterielle Hypertonie seit über 30 Jahren und er hat im beiden Knie Gonarthrose. Okay. In seiner Familienanamnese finden sich eine Prostatakarzinom und Myokardinfarkt beim Vater, der vor 20 Jahren an MI verstorben ist und eine Apoplex bei der Mutter, die vor 20 Jahren an Gehirninsult, Ein Schlag. Schlagapoplex verstorben ist. Und der Patient ist nicht Raucher und trinkt selten Alkohol. Und bei ihm ist Polynose und ist sozial anamnestisch. Ist er Rentner, aber vorher Schreiner und hat zwei Kinder und lebt mit seiner Frau. Aufgrund dieser Symptomatik gehe ich von einer Myokardinfarkt aus. Man würde eher sagen, ein akutes Koronarsyndrom. Wenn Sie ein EKG, wenn Sie ein Akutes EKG Koronarsyndrom. haben, mit Hebungen oder einen positiven Troponintest, dann würde man sagen Myokardinfarkt, Ja. aber das haben Sie. Okay. Oder Sie hätten angenommen, während der Untersuchung wurde der Patient instabil, Kreislauf instabil. Wir konnten dann nochmal ein zweites EKG schreiben und dabei hat er eine ST-Hebung entwickelt, sodass ich von einem akuten Myokardinfarkt bei bekannter KHK Okay. ausgehe. Und wir haben ihn sofort im Herzkatheter angemeldet und dort den Patienten vorgestellt. Verstanden. Das Paket angemeldet. Okay. Oder der Patient auf die Intensivstation gekommen. Wenn der Herzkatheter jetzt keinen Platz hat, dann muss der Patient auf die Intensivstation. Aufgenommen. Und danach intensiv. Stationen aufgenommen. Okay. Und aus dem Blut möchte ich Herzenzym Nierenwerte, Leberwerte, und Entzündungsparameter, Blutbild, und dann natürlich Herzkatheter. Auf jeden Fall Dedima. Dedima. Auch genau. Dedima. Jetzt kommen wir zu der Frage, was sind Ihre Differentialdiagnosen? Was kann es noch? Differentialdiagnose. Als Differentialdiagnose kommen folgende in Betracht: Lungenembolie, Okay, was noch? Herzstillstand. Aus welcher Ursache heraus? Sie müssen ja die Erkrankung Weil nennen. bei der Untersuchung ist er ohnmächtig geworden, deswegen. Ja gut, das ist aber ein Kreislaufeinbruch, aber was ist der Grund? Ich will ja die Ursache wissen. Ursache, ich glaube, Und akut dann, Koronarsyndrom oder ja. Myokardinfarkt. Ja, aber was die Differentialdiagnose heißt, welche andere Erkrankungen können auch solche Symptome auslösen? Warum bei Wie den gesagt, was noch? Apoplex Ja. vielleicht? Warum? Genau. Apoplex eher nicht, weil er hat ja keine neurologischen Ausfälle. Was Lungen. noch? Lungenembolie haben wir schon. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Was kann zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen? Mit Druck auf der Brust. Was gibt es da noch für Organe? Herz, Lunge, Hier, da kommen ein paar Tipps. Schau mal. Aortendissektion und Aortendissektion. vielleicht auch Aneurysma Aneurysma, genau. und was noch? Sehr gut. Pneumothorax. Spontanpneumothorax. Wissen Sie, was das ist? Spontanpneumothorax. Ja, ich weiß, Das kann auch zu einem kardiogenen Schock führen. Luftansammlung bei der Lunge, in der Lunge. Im Brustkorb. Das heißt, die Lungen fallen zusammen. Nicht in der Lunge, sondern die Lungen kollabieren. Kollabieren, ja. Genau. Okay, was noch? Am Herzen. Was am Herzen kann zu einem kardiogenen Schock führen? Wenn was passiert um das Herz herum? Perikarditis, Ja, oder ein Perikarderguss. Perikardtamponat, Perikardtamponade, genau. Sehr Tamponat gut. und Oder vielleicht hat der Patient einen Herzklappenfehler, eine Aortenklappenstenose vielleicht, ne? Was dann akut auch zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen kann, der eine hochgradige Aortenstenose. Embolie im Herz. Das haben wir ja schon. Embolie haben wir schon. Okay, ich glaube, das reicht, oder? Das reicht. Okay. Gut, vielen Dank. Gibt es noch Fragen von den anderen Kollegen und Kolleginnen? Okay. Momentan